Der Berghof. Anfang Juli 1940 kehrte Hitler nach Berlin zurück, allerdings nur für wenige Tage. Dann hieß es, wir sollten alles fertig machen, es gehe nach Berchtesgaden. Hitler fuhr im Wagen bis zum Flugplatz Gatow, von dem aus wir losflogen. Sein großer Mercedes Typ 770K mit seinem Leibdiener und zwei Adjutanten startete immer vorne weg, dann folgten wir vom Begleitkommando, ebenfalls im Mercedes. Abgeschlossen wurde der Konvoi von einem Fahrzeug, in dem Angehörige des Reichssicherheitsdienstes saßen. Wir fielen gar nicht als Kolonne auf, fuhren ohne flankierende Motorradbegleitung und ohne Sirene. Lediglich an einer roten Ampel konnte es passieren, dass jemand Hitler erkannte. Der Flugplatz von Gatow, gelegen in Berlin-Spandau, wurde allein von Regierungsmitgliedern genutzt. Hitler bevorzugte die Abgeschiedenheit des kleinen Flughafens und vermied es, vom belebten Tempelhof aus zu fliegen. Bereit standen meist zwei Ju-52, eine für ihn und seine engste Begleitung und eine für uns, nebst der Truppe vom Reichssicherheitsdienst. Nach 3 bis 4 Stunden landeten wir auf einem kleinen Flugplatz nahe Salzburg, von wo aus es nur etwa 40 Kilometer bis nach Berchtesgaden waren. Ein Wagen holte uns ab. Von Hitlers Flugzeug war nichts zu sehen. Ich sah ihn an diesem Tag nicht mehr. Die Landschaft um den Berghof war mir aus der Zeit meiner Ausbildung bei der Leibstandarte noch gut bekannt. Entstanden war der Berghof aus dem ehemaligen Haus Wachenfeld, das Hitlers Halbschwester Angela einst für ihn angemietet hatte. 1934 hat er das kleine Haus gekauft und dann erweitern lassen. Erst 1939 wurde der Anbau eines Wirtschaftstrakts abgeschlossen. Über eine große Freitreppe kam man zunächst in einen Flur, rechts ging es in die große Halle mit einem riesigen versenkbaren Fenster. Der Blick hinaus auf die Bergwelt war überwältigend. Vor diesem Panoramafenster befand sich ein mehrere Meter langer Marmortisch, auf dem Boden lagen wertvolle Perserteppiche. Das Zimmer war im unteren Wandbereich mit Holz verkleidet und hatte eine Kassettendecke. Im Bereich oberhalb der Holzvertäfelung hingen Bilder und Wandteppiche. Zwei Sitzgruppen standen zur Verfügung, eine war vor dem großen Kamin aufgestellt, eine weitere mit roten Sesseln in der Nähe des Fensters um einen runden Holztisch herum. In einem Ungetüm von Schrank, etwa 5 Meter lang und 3 Meter hoch, bewahrte Hitler seine Schallplattensammlung und andere Privatsachen auf. Obwohl dieses Zimmer eigentlich das Schönste war, hielten sich wenige offizielle Hausgäste viel lieber in dem rustikal und einfach möblierten Wohnzimmer des ehemaligen Haus Wachenfeld auf. Der gemütliche Raum war durch einen schweren Samtvorhang von der Halle abgetrennt. Ein grüner Kachelofen wärmte im Winter und kühlte im Sommer die auf der umlaufenden Bank Sitzenden. Im Erdgeschoss befanden sich außerdem die Aufenthaltsräume für das Personal und die Adjutantur, ferner die Waschkammern und eine große Küche nebst Speisezimmer. Hitlers kleiner Privatbereich lag im 1. Stock. Räume für Gäste, das Personal, die Adjutanten und das Hausmeister-Ehepaar befanden sich ebenfalls dort. Eines der Gästezimmer mit angrenzendem Waschraum war nur durch einen Zwischenkorridor von Hitlers Räumlichkeiten getrennt. Man konnte also innerhalb dieses Trakts von Zimmer zu Zimmer gehen, ohne auf den Gang hinaustreten zu müssen. Hier in diesem Gästezimmer wohnte Eva Braun. Warum bedurfte es für die Wirtschafterin des Berghofs, als die uns Eva vorgestellt worden war, dieses besonderen Zugangs zum Schlafgemach Hitlers? Man dachte sich bald seinen Teil. Im 2. Stock gab es noch weitere Gästestuben, außerdem waren dort die Sekretärinnen und einige Damen vom Hauspersonal untergebracht. Unten im Keller hatte Hitler eine Kegelbahn einbauen lassen. Dass er gern kegelte, behielt er aber lieber für sich. Diese Leidenschaft mochte ihm nicht recht zu einem großen Staatsmann passen, und er hatte Sorge, dass ihm sämtliche Kegelvereine des Reichs, wenn sie von seiner Vorliebe gewusst hätten, den Ehrenvorsitz antragen würden. In diesen unteren Räumlichkeiten zog sich Eva häufig mit Freundinnen oder den Sekretärinnen zurück, um sich dort Filme anzusehen, wenn Hitler offiziellen Besuch empfing und ihre Anwesenheit deshalb nicht erwünscht war. Wir vom Begleitkommando waren nicht im Haupthaus, sondern in einem etwa 20 Meter langen Holzanbau untergebracht. In unsere Diensträume gelangte man über einen zur Talseite hin offenen Gang, der mit Blumenkästen zwischen den Säulen immer hübsch hergerichtet war. In diesem Anbau lag auch das Zimmer unseres Kommandochefs, Zudem befanden sich hier der Arbeitsraum der Sekretärinnen und die sanitären Anlagen. Direkt neben uns hatte man die Zahnstation eingerichtet. Professor Hugo Blaschke, ein schon etwas älterer Herr, war nicht bloß Hitlers Privatzahnarzt, auch viele andere Herrschaften aus dem näheren Umfeld des Chefs ließen sich von ihm behandeln. Von unserer Veranda sah man in der Ferne die Festung Hohensalzburg auf einem Hügel. Unten im Tal lag Berchtesgaden. Der Balkon bot außerdem einen freien Blick auf die Terrasse des Berghofs, auf der sich die zahlreichen Gesellschaften und Empfänge abspielten. Hier hatte ich dann einen Logenplatz auf die Weltgeschichte oder auf eine sich auf der Sonnenliege räkelnde Eva. Auf dem Obersalzberg herrschte immer eine ungezwungene Stimmung. Der Krieg jedenfalls wollte so gar nicht hierher passen. Viele, sogar hochrangige Vertreter nicht befreundeter Staaten, schienen diesen auf dem Berghof durchaus zu vergessen. Im Anschluss an unser Holzhaus gab es noch ein zweistöckiges kleines Gebäude. Die obere Etage bewohnte die meiste Zeit Hitlers Luftwaffenadjutant, Oberst Nikolaus von Below, den ich als sehr angenehmen Menschen in Erinnerung habe. Zusätzlich zum Berghof-Grundstück, das Hitler persönlich gehört und das er angeblich aus dem Honorar für sein Buch »Mein Kampf« bezahlt haben soll, hatte Martin Bormann treuhänderisch für die NSDAP weitere Grundstücke aufgekauft, auf denen er Neubauten errichten oder vorhandene Bebauung abreißen ließ. Irgendwann hatte fast jeder aus der Führungsriege ein Domizil auf dem Obersalzberg. Reichsluftfahrtminister Hermann Göring, der Generalbaudirektor und spätere Reichsrüstungsminister Albert Speer, ebenso Hitlers Stellvertreter in der Partei Rudolf Hess und viele andere mehr. Fast der gesamte Obersalzberg stand 1943 im Eigentum der NSDAP. Schon 1933 hatte Bormann die oberhalb von Haus Wachenfeld gelegene Pension zum Türken erworben. Auch der Platterhof, ein ehemaliges bäuerliches Gut, gehörte der NSDAP und war in ein Hotel umgebaut worden. Dort gab es eine Mehrzweckhalle mit etwa 2000 Sitzplätzen, die von Hitler gelegentlich für Redeauftritte genutzt wurde. Bei diesen Anlässen war ich, anders als in Berlin und München, meistens mit im Saal. Der gesamte Obersalzberg war jedenfalls lange eine einzige Dauerbaustelle.